Ich will euch das Reich bescheiden, wie mir's mein Vater bestiegen hat, dass ihr essen und trinken sollt über meinem Tisch in meinem.